Die satt die Füße hoch und einmal richtig pfeifen. Bei 1, 2, 3 und hin und her, da geht halt nichts mit Schleichen. Wenn du zu brav und müde bist, dann dreh dich aber fix. Weil obercool und elegant, das bringt bei Borisch nix. Das ist Schanarischer, Aborischer und nix für faule Mander. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, da geht's recht umeinander. Aborische, Anarische und Wiegelwagel muss ich. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, ja, dann geht's richtig krumm. Mal schauen, wie fit du bist, jetzt lass ma's richtig krachen. Bei 1, 2, 3 und hin und her gibt's keine halben Sachen. Der Borische ist Medizin, er hält uns ewig jung. So bleiben wir bis 100 Jahre ganz sicher voller Schwung. Das ist Schanarischer, Aborischer und nix wie faule Mander. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, da geht's recht umeinander. Aborische, Anarische und Wiegelwagel muss ich. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, ja, dann geht's richtig rund. Hui, di, di. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, da geht's recht umeinander. Aborische, Anarische und Wiegelwagel muss ich. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, ja, dann geht's richtig krumm. Mit Hopp, Hopp, Hopp und Zack, Zack, Zack, ja, dann geht's richtig krumm. Aborische, Anarische und nichts für faule Mander. Werbung. Mit Webradio-Werbung neue Kunden gewinnen. Aktion.audimark.de Herrenoutdoor.de. Nur hier findest du die Outdoor-Bekleidung für echte Männer. Preiswerte Kleidung zum Wohlfühlen. Echte Männer bestellen unter herrenoutdoor.de. Werbung Ende.